zak vol noedel. Leg zich op die hoeven, vang een sada, hoor die noedelkraan. Ai, tai, toedel, fris een zak vol noedel. Leg zich op die hoeven, vang een sada, hoor die noedelkraan. Hoppa! Ah, oh, daar hoort je die ganse noedel fris en je noedel lijp mee. Zum Fräser sich des Futter all. Hoppa! Hey, und du die Hände einsperren, die fräse ich dich an der Futter. Hey, August, spring! Ich pack mir den Hund. Hoppsa, hoppsa, hey, da! Tai, tai, Tolga, fahren wir über die Wolke, fahren wir noch die zwei Koni bei die Alves Annemarie. Tai, tai, Tolga, fahren wir über die Wolke, fahren wir noch die Tritkoni, umsuchen wir die Wes Annemarie. Hey, da!